Deutschlandfunk. Kommentar. Bundesinnenminister de Maizière hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Bettina Kuttler aufgefordert, ihre Äußerungen über eine angebliche Umvolkung Deutschlands zurückzunehmen. Zuvor hatte schon Fraktionschef Volker Kauder den Tweet der CDU-Abgeordneten aus Sachsen als unerträglich bezeichnet. Nadine Lindner kommentiert. Es zeigt sich mal wieder, wer sich richtig Ärger einfangen will, der hat mit dem Kurznachrichtendienst Twitter ein sehr zuverlässiges Instrument in der Hand. Das haben schon einige schmerzhaft erfahren müssen. Im Falle der CDU-Bundestagsabgeordneten Bettina Kuttler sind es über 6.500 Menschen, die ihre Nachrichten direkt erreichen. So viele haben sie abonniert. Darunter sind zahlreiche Journalisten und Fraktionskollegen. Es ist also kein Netzwerk mit einem privaten Charakter. 140 Zeichen sind in einer Nachricht schnell geschrieben und in die Welt hinausgeschickt. Eine flapsige, unüberlegte Bemerkung, die man später vielleicht bereut. Einfach einen Tweet zu löschen, schafft das Geschriebene nicht aus der Welt. Denn meistens wurde es in der Zwischenzeit tausendfach geteilt, das heißt weitergeleitet. Die kleinen Nachrichten sind ein Geist, der sich nicht mehr zurück in die Flasche pressen lässt. Unionsfraktionschef Volker Kauder sah sich genötigt, die Formel auszugeben: erst denken, dann schreiben. Die Abgeordnete Bettina Kuttler weiß das alles. Sie hat in einem guten Jahr mehr als 800 Kurznachrichten abgesetzt. Zudem verfügt sie über reichlich politische Erfahrung. Sie sitzt seit 2009 im Bundestag, in fachpolitischen Fragen gilt die gelernte Wirtschaftsprüferin als solide. Vor ihrer Zeit als Abgeordnete war sie Finanzbürgermeisterin der Stadt Leipzig. Sie kennt die mediale Dauerbeobachtung. Was also trieb sie dazu an, sich auf Twitter in Gossensprache und mit Nazi-Vokabular zu äußern? Seit Tagen steht diese Frage im Raum und seit Tagen bleibt Bettina Kuttler eine Antwort schuldig. Sie stellt damit Fraktion und Partei vor eine zusätzliche Belastungsprobe, denn wieder einmal geht es auch um das Thema Flüchtlinge. Hier gibt es in ihrer Partei schon genügend Spannungen, auch ohne ihr NS-Vokabular. Bei der Frage nach den Motiven bleiben selbst langjährige politische Weggefährten ratlos. Liegen die Beweggründe in ihrer Persönlichkeit? Liegt es an ihren politischen Überzeugungen? War sie sich über ihre Wortwahl ganz genau im Klaren, wollte bewusst provozieren? Oder wusste sie gar nicht, was sie schreibt, welche historische Bedeutung das Wort Umvolkung hat? Wille zur Provokation oder Unwissen? Beides wirft kein gutes Licht auf die erfahrene CDU-Frau. Anfänglich wurde von Seiten der Partei und Fraktion noch versucht, dem nicht zu viel Bedeutung zuzumessen, sich mit knappen Worten zu distanzieren, in der Hoffnung, dass die Botschaft bei Bettina Kuttler und der Öffentlichkeit ankommt. Doch spätestens, seitdem der Bundesinnenminister gestern eine Entschuldigung eingefordert hat, lässt sich auch dieser Geist nicht mehr zurück in die Flasche pressen. Bettina Kuttler muss nun in irgendeiner Form auf diese Aufforderung reagieren. Sie sollte jetzt in ihrem eigenen Interesse reinen Tisch machen. Denn Bürger, Wähler, Fraktion und Partei verdienen eine Erklärung. Im Moment bleibt durch ihre Sprachlosigkeit nur ein Rätselraten mit fahlem Beigeschmack.